Ja, denn also, Prosit. Ja. Ja, auch so, ne? Das tut gut. Ach, danke auch schön für die Runde. Ne? Sagen Sie mal, ich hätte mal eine Frage. Wo ist denn hier eigentlich am meisten los? Ja, wie los? Na ja, ne, meine, in so gewisser Beziehung natürlich. Sie sind doch ein kontaktfreudiges Menschenkind. Nicht so richtig so ein Draufgänger-Typ, wenn ich Sie da sitzen sehe. Ja. Na ja, mal. Sie wissen doch, was gemeint ist. Also ja, jawohl, ja, da ist natürlich, ne, ist klar. Ja, und? Ja, jetzt weiß ich nicht, was Sie jetzt... Sie gucken mich so komisch an. Wenn Ihnen vielleicht meine Mütze stört, nicht? Die ist nicht gegen Sie gerichtet, nicht? Die habe ich eigentlich immer auf. Nein, ach Gott, Janus, bitte, also... Na, wir sind doch hier im Urlaub, nicht? Das kann doch da jeder halten, wie er will. Nein, ich meine da jetzt doch was ganz Spezielles. Sehen Sie mal, Sie sind doch nur ein kräftiger, junger Mann. Ich war kein Kind von Traurigkeit. Nee. Na, nicht so, mehr so richtige Naturbursche, nicht? Und verheiratet, aber allein reisend. Ich meine, Sie wollen doch hier auch was erleben, oder? Ja, das ist klar, nicht? Also, wie gesagt, möglichst viel sogar, nicht? Möchte ich erleben. Ja, und sehen Sie, das habe ich doch gewusst. Ich passe Sie mal auf. Und wo gehen Sie denn dann hin, wenn Sie da mal was erleben wollen? Wo ich hingehe? Meinen Sie jetzt zum Dingens? Schwimmen? Na, also, meine Wüste, Sie sind ein sympathischer Mensch, aber Sie machen das alles so kompliziert. Passen Sie auf, wir beide müssen doch jetzt mal zu einem Konsensus kommen. Ja, wie ein Konsensum, jo. Haben Sie wahrscheinlich sogar recht, nicht? Ja, sollen wir nicht mal die Reiseleiterin fragen, nicht? Vielleicht hat die so ein Ding dabei, ne? Also, schön, lassen wir das. Vergessen wir das. Aber jetzt passen Sie mal ganz gut auf. Hier gibt es doch so, wenn Sie sich umsehen, Männlein, nicht? Und Weiblein. Oh, und Kinder vor allem, ne? Nein, die lassen wir weg. Oh, wie sie meinen, nicht? Weg mit dem Blagen. Na, und nicht, dann gibt es doch auch noch... Ach, wie soll ich Ihnen denn das jetzt mal... Nicht, es passieren doch hier dann schon mal so... Nicht wahr? So Dinge am Rande, die uns beide natürlich niemals stören würden. Meine, wir sind doch weltoffene, nicht? Und hier liberal eingestellte Herren. Klar, ist Ehrensache, ne? Nicht, aber dann gibt's da ja so Spießbürger, nicht? So richtige Duckmäuser. Die würden am Ende noch behaupten, dass das alles da unanständig wäre. Ach, jetzt... Jetzt komme ich erst dahinter, was Sie meinen, am Strand, ne, die Sachen. Am Strand findet das statt? Ja, na, wie gesagt, mich stört das nicht. Na, mich auch nicht. Aber wo denn da? Ja, das ist hier vorne, waren Sie nicht schon, wo die Dünen anfangen? Da ist doch gestern noch einer ersoffen, nicht? Und da, wie gesagt, nicht, aber mich stört das nicht. Ne? Jeden Tierchen sein Pläsierchen. Ne? Wir waren doch alle mal jung. Natürlich, weil das sind doch alles ganz menschliche Dinge. Nicht? Aber Sie wissen ja, nicht? Dann gibt es da diese Moralapostel, die regen sich doch über alle Dinge auf. Kaffern sind das, nicht? Hier. Bescheuert, ne? Junge, aber... Aber sagen Sie mir, was haben Sie denn da so beobachtet? Ja, die sind da nackt zugange. So? Die, also ja, aber Kinder wollten sie ja nicht. Naja, und da gibt's doch auch gewisse Frauen, nicht, die sich den Männern da direkt anbieten, nicht? Und dann, na, bitte, nicht wahr? Oh. Ach, Junge, euer nur, hören Sie mal, das hätten Sie doch gleich sagen können. Das tue ich doch die ganze Zeit. Sie gehen doch nie darauf ein, auf das, was ich Ihnen sage. Oh, entschuldigen Sie, ich kann ja die nächste Lage kann ich bezahlen. Die wollte ich sowieso übernehmen. Also, ob es sowas hier gibt? Ja. Ja, das kriege ich raus. Wollen Sie denn dahin? Na ja, das ist ja dann, also nur, nicht, dann sagen Sie mir mal erst Bescheid. Moment mal, Fräulein Gabi, Sie waren doch schon öfter hier. Wissen Sie, ob es hier an Ort vielleicht zufällig einen Puff gibt?